als Kinder wir spazieren gingen Hand in Hand, wo die Jugend dich gesehen, wo die Liebe noch so schön, ja, da spür ich all mein Sehnen, denn da ist meine Heimatland, wo die Jugend ich gesehen, wo die Liebe noch so schön, ja, da spür ich all mein Sehnen, denn da ist meine Heimatland. Es blüht der holde Strauch, schon längst nicht mehr, wohl lange Zeit erstand. Es fehlt der Brunnen auch, wo damals ich die Liebste fand, wo die Jugend ich gesehen, wo die Liebe noch so schön, ja, all mein Sehnen, denn da ist meine Heimatland. Ja, da spür ich all mein